haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Vögel. Erster Teil. In der Wohnung von Frau Labhart klang es wie in einer Vogelvoliere. Nur dass nirgendwo Vögel zu sehen waren. Sie drückte eine Fernbedienung und die Vögel verstummten. Sie hatte mich zu sich bestellt, weil bei ihr eingebrochen worden war und ihr dabei wertvolle Gegenstände abhanden kamen. Ich überlegte mir, ob ich mein Honorar prozentual zum Wert der gestohlenen Güter festlegen sollte. Warum nicht? Sagen wir 10%? Das klingt gut. Und wie viel Wert haben die gestohlenen Gegenstände? Ungefähr 200 Franken. Sie belieben zu scherzen, Madame. Der materielle Wert der Aufzeichnungen ist bescheiden. Vielleicht ist der Sammlerwert um die 1000 Franken, aber sicher nicht höher. Dann würde ich Ihnen doch lieber eine Tagespauschale vorschlagen. Meinetwegen. Aber mehr als 1000 Franken möchte ich nicht investieren. Was genau wurde Ihnen gestohlen? Vogelstimmen. Vogelstimmen. Ist das nicht wunderbar? Hören Sie. Man kann mit Vogelstimmen die ganze Natur in eine kleine Wohnung einladen. Egal ob Girlitz, Schwarzhalstaucher, Moorschneehuhn oder Lapplandmeise. Die Lapplandmeise wurde Ihnen auch gestohlen? Nein, die besitze ich nur auf CD. Mir wurden aber die Minidisc-Versionen gestohlen. Alles aufgezeichnete Vogelstimmen. Das klingt sicher besser als all die Superstars und Musicstars und wie die alle heißen. Allerdings. Vogelstimmen sind Balsam für die Seele. Und was ist der Unterschied zwischen den Versionen auf den CDs und den Versionen auf den Minidiscs? Es gibt einen kleinen Wettbewerb. Es geht darum, möglichst viele dieser Vogelarten auch noch selber auf Tonband aufzunehmen. Und weshalb kopieren Sie nicht einfach die Vögel von der CD aufs Tonband? Das macht doch keinen Spaß. Spaß macht es, die Vögel in der freien Natur aufzunehmen. In ganz Europa. Ich habe erst vor 3 Jahren damit begonnen. Aber ich habe schon über 100 Vogelstimmen auf Band. Oder besser, auf Minidisc. Und die wurden Ihnen gestohlen? So ist es. Wurde sonst noch etwas gestohlen? Nein. Das heißt, der Dieb wusste von den Vogelstimmen? Das ist anzunehmen. Wie viele Spinnen... ich meine, wie viele... Sie wissen schon... Spinner! Sprechen Sie es ruhig aus. Es gibt eine ganze Menge davon, glauben Sie mir. Im Internet werden Bänder getauscht. Ich schätze, dass allein in der Schweiz etwa 2 bis 3 Dutzend Leute ernsthaft Vogelstimmen sammeln. Und einer dieser Sammler ist jetzt im Besitz Ihrer Vögel. Haben Sie eine Liste der Vogelstimmen, die gestohlen wurden? Und vielleicht auch noch eine Liste der Vögel, die diese Stimmen sammeln? Die Liste mit den Vogelstimmen habe ich im Computer. Mit Namen von Sammlern kann ich allerdings nicht dienen. Ich habe nie Bänder getauscht und ich hatte nie das Bedürfnis, andere Sammler kennenzulernen. Das kann ich gut verstehen. Wie meinen Sie das? Sie legte eine neue CD ein. Mir quollen schon ganze Vogelschwärme aus den Ohren. Sie gab zu einzelnen Rufen und Gesängen Kommentare ab. Ich stellte mir vor, wie man mit den CDs ganze Katzenheime in den Wahnsinn treiben konnte. Frau Labhart druckte die Liste ihrer gesammelten Vogelstimmen aus und ich fuhr damit zu einem jungen Mann, der sich in der großen, weiten Welt des Internets so gut auskannte, wie ich mich nur in meinem Büro auskannte. Also, nach was soll ich suchen, Vogelstimmensammler? Keine Ahnung, Kölle. Also, ich dachte, im Internet findet man alles mit einem Mausklick. Ja, ein bisschen eine Ahnung, wonach man sucht, sollte man schon haben, ne? Vielleicht sollten wir in der warmen Stube suchen. Nein, ich arbeite nachmittags immer im Garten. Das härtet ab. Mit einer drahtlosen Internetverbindung geht das wunderbar. Und was ist, wenn der Monitor einfriert? Dann startet man das System neu auf. Und wenn mir die Nase einfriert? Naja, ein Systemneustart dürfte bei Ihnen kaum Sinn machen. Ja, was ist nur? Haben Sie Sammler gefunden? Hier bietet jemand Kanarienvögel an und unzählige Vogelkäfige. In Deutschland heißen die Vogelbauer, wussten Sie das? Mich interessieren nur Vogelstimmen auf Minidisc. Ah, da ist etwas. Ein Mann, der Vogelstimmen Europas sucht. Private Originalaufnahmen. Das ist es. Soll ich Ihnen die Adresse ausdrucken? Hier und jetzt. Haben Sie den Drucker hier irgendwo vergraben? Der ist oben in meinem Büro. Ein Ausdruck kostet 240 Franken. Drucken Sie auf Goldpapier. Arbeiten Sie gratis? Nein, aber ich komme trotzdem nicht auf einen grünen Zweig. 240 Franken. Sie können natürlich auch in ein Internetcafé gehen und sich die Informationen selber besorgen. Und unter welcher Adresse finde ich im Internet das Internetcafé? Aber Strom- und Kanalisationsanschluss haben Sie zu Hause schon, oder? Ich wusste nicht so recht, was er damit meinte. Wenig später hatte ich eine Adresse in der Tasche und ein paar Geldscheine weniger im Portemonnaie. Immerhin stimmte die Anschrift noch. In der Nähe des Hauses hielt mir ein Mann einen Zettel unter die Nase. Schauen Sie hier. Hier. Unterschreiben's, bitteschön. Danke, danke, aber ich bin Analphabet. Das ist wegen dem Internet. Die Leute verblöden und merken's nicht. Ich hab zu tun. Das ist typisch. Alle wollen sich aus der Verantwortung stehlen. Also gut, um was geht es? Ich bin Skifahrer. Das ist bedauerlich, aber es muss auch solche Menschen geben. Ich hab immer verloren. Das ist doch sympathisch. Ein Österreicher, der Skirennen verliert, ist ja schon fast ein Skiwunder. Ich bin nämlich gar kein Österreicher. Ich bin Schweizer. Sie klingen aber wie ein Österreicher. Ja, weil ich die Pillen geschluckt hab. Was denn für Pillen? Erfolgspillen, damit ich wieder gewinne. Und wer hat Ihnen die Pillen verschrieben? Die hab ich bestellt im Internet. Aha, Sie haben Erfolgspillen geschluckt und diese Pillen haben Sie in einen Österreicher verwandelt. Und jetzt gewinnen Sie wieder Skirennen. Nein, das ist ja der Pschiss. Die Pillen haben mich zum Österreicher gemacht, aber ich verliere immer noch. Und jetzt lachen alle, die Schweizer und die Österreicher über mich. Hier, bitte schön, unterschreiben's. Das Internet muss abgeschafft werden. Ich ging zwei Schritte zurück und machte danach einen großen Bogen um den Mann. Ich wollte gerade die Klingel an der Haustür drücken, als mir ein anderer Mann einen Zettel unter die Nase hielt. Er sah aus wie ein Polizist, der im Internet eine Verschönerungsmaske bestellt hatte und damit betrogen worden war. Üble Sache, Maloney. Sie haben nicht zufällig den Polizeifunk abgehört. Wenn ich Radio höre, bin ich besser und schneller informiert. Die Leiche wurde uns vor einer halben Stunde gemeldet. Die Kollegen sind schon oben. Wer ist der Tote? Das wissen Sie nicht, Maloney. Das ist aber ganz was Neues. Die meisten Leichen in dieser Stadt stehen doch in Ihrem Auftragsbuch. Meine Klientin ist bei bester Gesundheit. Was sich ja schnell ändern kann. Der Tote heißt Frischmann. Peter Frischmann. Sie kennen ihn also doch. Er sammelte Vogelstimmen. In der Wohnung sind doch keine Vögel. Das hätte man mir gemeldet. Ist in die Wohnung eingebrochen worden? Es sieht ganz danach aus. Der Einbrecher wurde vermutlich von Frischmann ertappt. Frischmann lag im Bett. Er hatte Fieber. Wahrscheinlich schlief er und wurde durch den Einbrecher geweckt. Jetzt gehe ich nach oben. Sie können mitkommen, Maloney. Und erzählen Sie mir schön der Reihe nach, was Sie über Frischmann und seine Vögel wissen. Der Tote lag auf der Türschwelle, die den Flur und das Schlafzimmer miteinander verband. Am Boden lag eine blutverschmierte Messingstatue. Ich sage meinen Klienten immer, wer zu Hause nicht erschlagen werden möchte, sollte alle möglichen Tatwaffen aus der Wohnung entfernen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Vögel, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Die Vögel. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Maloney erfährt von seiner neuen Klientin, dass es Menschen gibt, die auf Tonband aufgenommene Vogelstimmen sammeln. Frau Lapard ist die Sammlung bei einem Einbruch abhanden gekommen. Maloney durchforstet das Internet nach möglichen Händlern von Vogelstimmen und stößt auf die Adresse eines Mannes. Als er ihn aufsuchen will, trifft er auf die Polizei. Der Mann ist offenbar bei einem Einbruch in seine Wohnung vom Einbrecher erschlagen worden. Mein Meine Klientin zeigte sich schockiert über den Mord. Sie schloss sich in ihre Wohnung ein und wartete, bis ich bei ihr eintraf und Bericht erstattete. Das ist entsetzlich. Haben Sie den Toten gesehen? Ich war so frei. Wie sah er aus? Möchten Sie wirklich die Details wissen? Ich denke, wenn ich mir die Szene vorstellen kann, dann werde ich sie auch verarbeiten können. Vielleicht hat es auf den CDs einen Trauergesang der Sumpfmeise. Es hätte auch mich treffen können. Es wird mir erst langsam bewusst, wie viel Glück ich hatte. Noch ist nicht erwiesen, dass es sich bei den beiden Einbrüchen um ein und denselben Täter handelt. Sind bei Frischmann auch Bänder mit Vogelstimmen abhanden gekommen? Es sieht danach aus. Dann war es derselbe Täter. Wir sollten gemeinsam nach dem Sinn suchen. Wer begeht einen Mord, um an ein paar idiotische Vogelstimmen ranzukommen? Das muss ein Fanatiker sein. Einer, der sich in den Kopf gesetzt hat, die verschiedenen Vogelarten als Erster auf Band zu besitzen. Gibt es dafür einen Preis? Er wird Ehrenmitglied der Ornithologischen Gesellschaft von Grünwil. Dafür lohnt es sich natürlich zu morden. Glauben Sie, dass er mich auch noch ermorden wird? Warum sollte er? Bei ihm hat er die Vogelstimmen ohne Gegenwehr erhalten. Aber andere Sammler könnten in Gefahr sein. Zumindest Sammler, die hier in der Stadt oder in der näheren Umgebung wohnen. Mir ist eingefallen, dass eine Frau Wenzel mich einmal um Kopien meiner Bänder bat. Das ist natürlich die einfachste Methode, um die Sammlung zu vervollständigen. Aber sie zählt nicht. Aber beweisen lässt es sich nicht. Theoretisch wahrscheinlich schon. Aber wer würde sich schon die Mühe machen? Haben Sie die Adresse dieser Frau, Wenzel? Eine Telefonnummer. Sie hat sich allerdings nie mehr bei mir gemeldet. Wären Sie bereit gewesen, Ihre gesammelten Vogelstimmen zu kopieren? Wo denken Sie hin? Heute mache ich mir allerdings Vorwürfe, dass ich keine Sicherheitskopien angefertigt habe. Ich hätte die Originale in einem Safe deponieren sollen. Aus Schaden wird man klug. Unsereins weiß, dass diese Weisheit nur selten zutrifft, da Klugheit nicht unbedingt lernbar ist. Sie schrieb mir die Telefonnummer von Frau Wenzel auf. Bevor ich der Dame einen Besuch abstattete, schaute ich bei der Polizei vorbei. Dort wurde gerade ein Verdächtiger verhört. Sie geben also zu, dass Sie zur Tatzeit vor dem fraglichen Haus Unterschriften sammelten. Ich war die ganze Zeit da. Ich habe Zeugen. Und den Herrn da können Sie auch fragen. Der hat mich auch gesehen. Aber der war nicht. Wollte nicht unterschreiben gegens Internet. Sie behaupten, Skifahrer zu sein. Ich habe aber noch nie etwas von Ihnen gehört. Das ist, weil ich immer verliere. Wenn Sie die ganze Zeit vor dem Haus standen, dann müssen Sie den Täter gesehen haben. Vielleicht hat er bei Ihnen unterschrieben. Ich habe 5 Unterschriften gesammelt. Das ist nicht viel, aber nicht schlecht für den Anfang. Das ist der Start für einen Volksaufstand. Ich werde in den Bundesrat gewählt und dann ändere ich die Regeln. Fisch, dann gewinne ich immer. Idioten wie Sie werden nicht in den Bundesrat gewählt. Wenigstens vorläufig nicht. Kann ich jetzt gehen? Also, Sie bleiben hier. Sie sind vorläufig festgenommen. Die Unterschriften werden konfisziert. Der Mann beschwerte sich, bis er von 2 Polizisten überwältigt und abgeführt wurde. Wir verließen das Verhörzimmer. Der Polizist verschwand für eine Viertelstunde auf der Toilette. Als er zurückkam, schwenkte er ein Kreuzworträtselheft, dessen letztes Rätsel er soeben gelöst hatte. Das ist fantastisch, Maloney. Wussten Sie, dass der Kernbeißer zur Gattung der Finken gehört? Da haben Sie natürlich keine Ahnung, Maloney. Für Sie sind Finken vermutlich Hausschuhe, aber das sind Vögel, Maloney. Diesem Heft hat es ein Tierrätsel, ein Kreuzworträtsel, in dem es nur um Tiere geht. Und was ist mit den Unterschriften, die der Mann vor dem Haus des Ermordeten sammelte? Was für Unterschriften? Sie haben soeben einen Mann verhaftet. Ach so, ja. Die Unterschriften. Ich persönlich verspreche mir nichts davon. Welcher Mörder ist schon so dämlich, dass er vor dem Haus, in dem er jemand ermordet hat, eine Petition unterschreibt? Vielleicht kam er sich dabei sogar besonders klug vor. Er wollte nicht auffallen, also ließ er sich auf ein Gespräch mit dem seltsamen Typen ein. Schon möglich, Maloney. Viele Namen sind es ja nicht. Das lässt sich überprüfen. Hier, Der erste, Bill Gates. Ich glaube, der Herr heißt Gates und ist der Besitzer von Microsoft. Ich glaube nicht, dass er eine Petition zur Abschaffung des Internets unterschreiben würde. Ein Scherz, Volk. Den können wir abhaken. Weiter im Text. Kommt jetzt vielleicht noch Herr Apple. Herr Dotcom, auch nicht schlecht. Die Leute haben durchaus Fantasie. Sie wissen nur nicht, was sie damit anfangen sollen. Ich sage immer... Kreuzworträtsel, Kreuz! Und ich weiß, Name Nummer 3. Unleserlich, könnte Meier heißen. Wahrscheinlich jemand ohne Fantasie. Nummer 4 ist schon besser. Lapard. Bitte? Lapard, Beatrice. Zeigen Sie ihr! Diese Liste ist Beweismaterial, die gebe ich nicht aus der Hand. Kennen Sie die Frau? Allerdings, allerdings. Entweder ist es ein ganz besonders übler Scherz oder der olle Meloni wird gleich in die Luft gehen. Nur zu, Meloni. Falls es sich bei dieser Frau Lapard um eine ihrer Klientinnen handelt, grüßen Sie sie schön von mir und richten Sie ihr aus, dass wir eine Zelle für Sie kalt halten. Eiskalt, Meloni. Ich ließ mir den Namen vom Polizisten buchstabieren und er passte noch immer wunderbar zu meiner Klientin. Wütend und ratlos tat ich, was ich in solchen Situationen immer tue, fluchen und anrufen. Sie meldete sich nicht. Ich fuhr zu ihr und wartete 2 Stunden, ehe sie erschien. 2 Stunden? Haben Sie die Minidiscs mit den Vogelstimmen gefunden? Ich habe etwas ganz anderes gefunden. Tatsächlich? Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Ich werde Sie vielleicht nicht nur auf die Folter spannen, sondern richtig foltern, wenn Sie mir weiterhin nicht die Wahrheit sagen. Sie werden ja richtig aufbrausend. Vielleicht sollte ich eine CD mit dem Liebesgesang von Meisen auflegen? Stecken Sie sich Ihre Vögel an den Hut! Sie waren am Tatort, als der Mord geschah! Wer sagt das? Sie waren so dämlich, eine Petition zu unterschreiben. Vor dem Haus von Frischmann. Na und? Na und? Sie schicken mich los, um mit Leuten wie Frischmann zu reden und machen sich hinter meinem Rücken selbst auf den Weg und töten ihn. Oh, beruhigen Sie sich doch. Ich habe Frischmann nicht getötet. Aber Sie waren bei ihm. Das bestreite ich nicht. Sie haben mit ihm gesprochen? Nur ganz kurz. Er war krank. Ich fragte ihn, ob ich, falls meine Sammlung nicht mehr auftaucht, bei ihm Kopien jener Vogelstimmen machen kann, die mir gestohlen wurden. Und was sagte er? Das möchte ich hier nicht wiederholen. Es war obszön und beleidigend. Da haben Sie zugeschlagen. Oh, Unsinn. Ich machte rechtsumkehrt und ging. Unten traf ich auf diesen seltsamen Österreicher. Ich hörte dem Mann gar nicht zu. Ich war zutiefst verärgert. Um ihn loszuwerden, habe ich unterschrieben. Das ist alles. Und das soll ich Ihnen glauben? Suchen Sie in meiner Wohnung nach den Bändern, die ich Frischmann angeblich gestohlen haben soll. Sie werden nichts finden. Weil Sie zu der ganz cleveren Sorte gehören. Jetzt ist aber gut, Maloney. Entweder glauben Sie mir und suchen weiter nach meinen Vogelstimmen, oder Sie glauben mir nicht und dann möchte ich Sie nie wiedersehen. Sie zeigte zur Tür. Nach ein paar Sekunden der Besinnung entschloss ich mich, ihr zu glauben. Da allerdings zu befürchten war, dass die Polizei mit der ihr gebotenen Verspätung ebenfalls noch Fragen stellen würde, fuhr ich ins Polizeipräsidium, wo gerade Vogelkunde betrieben wurde. Das ist faszinierend, Maloney. Wussten Sie, dass es so viele verschiedene Vogelarten bei uns gibt? Frau Lapard hat mir versichert, dass sie Frischmann nicht getötet hat. So, so, versichert. Sie fallen doch schon auf eine Versicherung rein, wenn sie einen Rock trägt und mit den Wimpern klimpert, Maloney. Egal, wir verfolgen eine andere Spur. Und deshalb müssen Sie sich diese Gesänge anhören. Das ist die Trottellumme, Maloney. Ach. Namen gibt es. Die Weißbart-Seeschwalbe, der Kuhreiher, die Kurzschnabelgans, alles Vögel, Maloney. Und die kommen nie in Kreuzworträtseln vor. Was für eine Spur verfolgen Sie im Mordfall Frischmann? Radikale Tierschützer. Frischmann war ein Tierquäler. Er hat den Vögeln ihre Stimme geraubt. Es gibt radikale Tierschützer, die das nicht gerne sehen, wenn man Vögeln auflauert und sie auf Tonband aufnimmt. Einen solchen Blödsinn findet man vermutlich nur im Internet. Im Internet findet man Informationen über alle radikalen Bewegungen, Maloney. Frischmann hat die Vogelstimmen aufgezeichnet, ohne Rücksicht auf das Balzverhalten der Tiere. Das hat mir eine Expertin bestätigt. Und was ist mit der Liste? Ach, die haben wir zu den Akten gelegt. Und der 5. Name auf der Liste? Wenzel. Katharina Wenzel. Nur Wenzel, kein Vorname. Kennen Sie jemanden, der so heißt? So, jetzt höre ich mir den Olivenspötter an. Ist das nicht schön, Maloney? Er suchte nach der entsprechenden CD, fand sie aber nicht. Ich suchte nach dem Zettel, den mir meine Klientin gegeben hatte. Der Name der Sammlerin stimmte mit dem Namen auf der Liste des Österreichers überein. Ich wusste, was ich am nächsten Tag zu tun hatte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Vögel, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Die Vögel, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Frau Labhardt sammelt hobbymäßig Vogelstimmen, die sie selber aufgezeichnet hat. Bei einem Einbruch kommen ihr die Bänder abhanden. Maloney soll sie wieder beschaffen. Er findet heraus, dass es noch mehr seltsame Vögel gibt, die Vogelstimmen sammeln. Einer kommt gewaltsam ums Leben, als bei ihm eingebrochen wird. Sowohl seine Klientin als auch eine weitere Sammlerin scheinen zur Tatzeit in der Nähe des Hauses gewesen zu sein, in dem der Mann ermordet worden ist. Eigentlich wollte ich Frau Wenzel auf der Stelle in ihrer Wohnung überführen. Da sich aber die Staatsanwaltschaft weigerte, einen Haftbefehl auszustellen und die Polizei immer noch davon ausging, dass fanatische Tierschützer hinter dem Mord steckten, blieb mir nichts anderes übrig, als den unfähigsten Polizisten der Stadt dazu zu überreden, mit mir zusammen Frau Wenzel aufzusuchen. Nach einigen Irrfahrten landeten wir in einem Pflegeheim. Ich bin Frau Katharina Wenzel. Weshalb starren Sie mich so ungläubig an? Ich bin geistig noch völlig intakt. Ein Schlaganfall hat mich an den Rollstuhl gefesselt. Und wann hatten Sie diesen Schlaganfall? Vor einem halben Jahr. Wer sind Sie überhaupt? Hat das Sozialamt Sie geschickt? Ach, jetzt verstehe ich. Sie sind von der Kirche. Sie sehen aus wie ein Pfarrer. Mit seinem Lakai. Ich muss doch sehr bitten, Frau Wenzel. Ich bin im Namen des Herrn, im Namen des Gesetzes unterwegs. Reden Sie nicht so geschwollen daher. Sie sind Anwalt. Möchten Sie die Lebensmittelfirma Huttrop verklagen? Was hat Ihnen diese Firma angetan? Ich bin davon überzeugt, dass Ihr schleimiger Brotaufstrich mitschuldig ist an meinem Schlaganfall. Sagt Ihnen der Name Frischmann etwas? Ist das ein Quiz, oder was? Frischmann wurde ermordet. Und dieser Herr hier, er nennt sich im Übrigen Privatdetektiv, glaubt, dass Sie die Täterin sind. Du meine Güte! Was würde ich geben, wenn ich noch in der Lage wäre, morden? Die Frau, mit der ich den Esstisch teile zum Beispiel, sie kaut so unanständig, dass mir übel wird. Aber ich habe keine Kraft in den Armen. Und das schon seit einem halben Jahr. Das sagte ich doch schon. Sie sind wirklich Privatdetektiv und kein Pfarrer? Gott behüte oder wer auch immer dafür zuständig ist. Ich bin nämlich grundsätzlich religiös, aber mit kirchlichen Würdenträgern kann ich nichts anfangen. Ich glaube, damit hat sich unser Besuch erledigt. So leicht kommen Sie mir aber nicht davon. Ich will ein wenig an die frische Luft. Los, stoßen Sie mich! Die Frau wog mindestens 100 Kilo und der Rollstuhl war auch nicht viel leichter. Obwohl wir uns abwechselten, röchelte der Polizist bereits nach wenigen Minuten und mir ging es auch nicht viel besser. Als wir an seinem Einsatzwagen vorbeikamen, nutzte er die Gelegenheit, um abzuhauen. Ich kurfte Frau Wenzel eine weitere Stunde in der Gegend herum, bis ich mich erschöpft verabschiedete. In meinem Büro traf ich auf den jungen Mann, der sich im Internet auskannte. Was ist denn mit Ihnen los? Mir geht es prächtig, nur meine Lungenflügel fliegen nicht mehr. Rauchen Sie? Mein Vater rauchte und hustete, bis er eines Tages umfiel, peng und tot. Danke, danke, aber ich werde noch eine Weile stehen bleiben. Ich habe noch eine Adresse ausfindig gemacht. Haben Sie sie schon ausgedruckt? Nein, aber ich kann das sofort erledigen. Ich besitze keinen Drucker. Weshalb schreiben Sie mir die Adresse nicht einfach auf? Weil ich dafür kein Honorar verlangen kann. Aber wenn die Datei irgendwo ausgedruckt wird, kann sie jeder lesen. Die Datei wird verschlüsselt ausgedruckt. Wenn sie verschlüsselt ist, kann ich sie auch nicht lesen. Sie müssen das Blatt nur einscannen und dann das Entschlüsselungsprogramm laufen lassen. Geht das nicht einfacher? Doch, doch. Ich kann das alles für Sie erledigen. Sagen wir für 800 Franken, das ist ein Freundschaftspreis. Sie können mich mal. Ich dachte, es ginge um Leben und Tod. Geht es auch. Aber ich kenne den Namen bereits. Sie kennen den Namen des anderen Mannes, der mit Vogelstimmen handelt? Er ist eine Sie und heißt Wenzel. Aber die Frau kommt als Täterin nicht in Frage. Wenzel ist gut, aber das ist keine Frau. Oder kennen Sie eine Frau, die Wilfried heißt? Wilfried Wenzel. 500 Franken, mein letztes Angebot. Ich gab ihm einen Hunderter und schmiss ihn aus meinem Büro. Nicht richtig, mehr in Gedanken. Mir schmerzte jeder Muskel, der beim Rollstuhlstoßen belastet wird. Und glauben Sie mir, es sind eine ganze Menge. Nach 2 Stunden Schlaf, einer Dusche und einem Liter Kaffee fühlte ich mich fit genug, um meine Klientin aufzusuchen. Eine Frau? Da bin ich mir ganz sicher. Sie stellte sich als Frau Wenzel vor und fragte nach Kopien der Vogelstimmen. Kennen Sie einen Wilfried Wenzel? Nie gehört. Frau Wenzel sitzt im Rollstuhl und kommt für den Mord nicht in Frage. Vielleicht wollte Ihr Mann ihr eine Freude bereiten. Das ist gut möglich. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie all die Vogelstimmen gesammelt haben? Dann werde ich mich nach einem anderen idiotischen Hobby umsehen. Angeln vielleicht. Angler können immerhin ein Mittagessen aus dem Fluss fischen. Ach was, das sind Sportangler. Die richtigen Angler wissen, dass Angeln ein idiotisches Hobby ist. Entweder man fängt so viel Fische, dass man sie unmöglich alle essen kann, oder man fängt überhaupt nichts. Nur ein sinnloses Hobby ist ein gutes Hobby. Das Leben kriegt erst dann einen Sinn, wenn man in der Freizeit etwas komplett Unsinniges macht. Ich überlegte mir, ob Klientinnen wie Sie auch in die Kategorie unsinnige Hobbys passten, verzichtete aber auf eine entsprechende Bemerkung. Dafür besuchte ich erneut Frau Wenzel. Diesmal hatte sie bereits Besuch. Ein korpulenter Mann um die 50 saß neben ihr im kleinen Park. Das ist der nette Herr, der mich heute Mittag schon besucht hat. Er sieht aus wie ein Pfarrer, ist aber Privatdetektiv. Ich glaube, Ihre Mutter sieht nicht mehr gut, Herr Wenzel. Kennen wir uns? Ich weiß, wer Sie sind und ich weiß, dass Sie Herrn Frischmann getötet haben. Du hast einen Menschen getötet? Stimmt das, Bubi? Nenn mich nicht Bubi, Mutti. Dann nenn du mich nicht Mutti, Bubi. Also gut, Mutter. Ja, Wilfriedlein? Das ist unerträglich, Mutter. Ich vermute mal, dass Sie es für Ihre Mutter getan haben. Was hast du für mich getan? Er hat Ihnen die schönste Sammlung an Vogelstimmen besorgt. Vogelstimmen? Vogelstimmen. Die wolltest du doch, das hast du mir erzählt. Was soll ich im Rollstuhl mit Vogelstimmen anfangen? Du hast sogar ein Inserat geschaltet. Erinnerst du dich nicht mehr? Ach so. Das war doch nur wegen der blöden Frau Kaufmann. Deine ehemalige Nachbarin? Sie hat überall herum posaunt, dass sie viele Vogelstimmen auf Tonband hat und dass sie deshalb irgendeinen Preis gewinnt. Und da dachte ich, dieser blöden Kuh zeige ich es. Dann wolltest du die Vogelstimme nur, um deine Nachbarin zu ärgern? Wozu sind Vogelstimmen sonst gut? Ihr Sohn vermutete wahrscheinlich, dass Sie ohne die Vogelstimmen nicht mehr weiterleben wollten. So ist es. Ich wollte dir eine Freude bereiten. Was bist du nur für ein Idiot? Mutter. Sind die Bänder noch in Ihrem Besitz? Ich wollte sie Mutter zu Geburtstag schenken. Was bist du nur für ein sentimentaler Trottelbubi? Geburtstag! Ich habe schon so viele Geburtstage erlebt, dass mir der nächste so egal ist wie der Name des Heimleiters. Weshalb bringst du mir nicht die gesammelten Werke von Mozart oder Beethoven in ausgezeichneten Editionen? Vogelstimmen! Ich fasse es nicht. Tötet einen Menschen wegen ein paar Vogelstimmen. Ist ja schon gut, Mutter. Als die Polizei kam, leistete er keinen Widerstand. Meine Klientin freute sich an ihren wiedergefundenen Vogelstimmen und die Hinterbliebenen von Herrn Frischmann schenkten mir seine gesammelten Bänder. Ab und zu höre ich mir die Alarmrufe des Orpheus-Spötter an oder labe mich am Fluggesang eines Rotschenkelmännchens. Mit einem guten Whisky ist auch das erträglich. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Vögel, dritter und letzter Teil.